Yes, yes, yes, ja. Es ist Mojito 2013. Yo, fick die Schickeria, fick die Schickeria, fick deren Sluts und schick sie wieder nach Hause. Der Lebemann ist bei Lust und Laune und klatscht deinen Fettsack, Mann, voll auf die Hummerplauze. Fick die Schickeria, fick die Schickeria, fick deren Sluts und schick sie wieder nach Hause. Der Lebemann ist bei Lust und Laune und klatscht deinen Fettsack, Mann, voll auf die Hummerplauze. Hey, der Topspitter, with a lot of pot, ich werd dich schnell zu Sir Lancelot. Setz mich dann hin und zieh mir die Texte aus dem Kopf. Also hör mal zu, wie Wilddragoon. Mach ich das hier lediglich aufs Bock, wie ein Kopf vom Topf, deine Slutkauten Kock. Und kann's nicht sein lassen, hi, machen Free. Send nicht nur an Weihnachten, auf deiner Hochzeit fährst du meine Karre als Leihwagen. Ich hingegen, denk nicht mal an heiraten, Homie, ich bin King und wird blutend im Heiraten. Seine Eilachen woanders abzuladen, mach bloß fit, die ballern wie ein Hammer im Magen. Und mich im Biss, breiter als ein H1 auf Dorfstraßen. Kick meine Tapes, Rapper stehen getaced im Vorgarten. Und haken die zerkratzte CDs, ich dreh stets Stakes auf meinem Grill und lass sie warten. Ey, fick die Schickeria, fick die Schickeria, fick deren Sluts und schick sie wieder nach Hause. Der Lebemann ist bei Lust und Laune und klatscht deinem Fettsack, Mann, voll auf die Hummerplauze. Fick die Schickeria, fick die Schickeria, fick deren Sluts und schick sie wieder nach Hause. Der Lebemann ist bei Lust und Laune und klatscht deinen Fettsack, Mann, voll auf die Hummerplauze. Yo, du Bonze, Mann, ich komm im Klappduscher dann, setz mich dann als Erster neben dich, wannabe Förster. Und deine Frau, die Sau, macht sich unterm Tisch bemerkbar. Vor euch Kaviar, ich bestell mir wie ein Kernassi-Burger mit extra Käse und mit extra viel Soße. Du Spasti in Korthose, bekommst gezielt deine Schnauze zerbumst mit ner Molotow-Dose und flüchtest dann ohne Garderobe nach Sylt über Hallig-Rogge. Yes, ist der King, sitz mit nem Astra an der Loge und schrei unentzückt, was n Dasser, hol mir meine Kohle zurück, schnapp mir deine Bitch und kratz die Kurve, ey, der Flow und der Ganove zockt nachts im Kloster, Priest an die Robe und verschenkt sie dann fort an Obdachlose, weil ich so verfickter Robin Hood bin, jetzt wird Zeit, dass der Hook swingt, das sind die Hook Kings. Fick die Schickeria, fick die Schickeria, fick deren Sluts und schick sie wieder nach Hause. Der Lebemann ist bei Lust und Laune und klatscht deinen Fettsack, Mann, voll auf die Hummerplauze. Fick die Schickeria, fick die Schickeria, fick deren Sluts und schick sie wieder nach Hause. Der Lebemann ist bei Lust und Laune und klatscht deinen Fettsack, Mann, voll auf die Hummerplauze. Yo, hast du mich auf deiner Party? Sind die Bierpongbecher empty, bevor das Spiel überhaupt begonnen hat? Vertrau der Wechselklamm und folge meinem inneren Kompass. Du bist wieder soft, dass ich gelangweilt in deiner Traumpart. Kaum krass, und das wird auch so bleiben. Ich seh Arme über Arme mit der Nadelstreifen. Du siehst mich in Nadelstreifen, Arme und dann Arm greif. Denn ich hab ein gutes Herz, aber kann ich heute mal hier noch Bonze. Dann Skater, Blader, Raver, Hater, Hopper, Reiter und dann doch wieder Bonzen oder Raver. Typen, die sich nicht entscheiden können, leider nicht leiden. Spit a sick as a line, die wie ein Snowboard absliden. Und zwar bis sie deine Silhouette mit Kreide auf die Straße zeichnen in strahlendem Weiß. So wie meine Zahnleisten, Mike Mission ist gut reinziehen, reinknien und dann Werbe abreißen. Fick die Schickeria, fick die Schickeria, fick deren Sluts und schick sie wieder nach Hause. Der Lebemann ist bei Lust und Laune und klatscht deinen Fettsack, Mann, voll auf die Hummerplauze. Fick die Schickeria, fick die Schickeria, fick deren Sluts und schick sie wieder nach Hause. Der Lebemann ist bei Lust und Laune und klatscht deinen Fettsack, Mann, voll auf die Hummerplauze.